Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. You woke up well and happy. Ich hoffe, ihr seid gut und glücklich aufgewacht. Daniel did. Daniel schon. And I did kind of too. Ich irgendwie auch. Oh, you're starting a new series of devotions. Wir beginnen eine neue Andachtsserie. I don't know if you've heard what I'm sharing you with you. Und ich weiß nicht, ob du gehört hast, was ich mit dir teilen will. Obviously needed again. Wenn ja, brauchst du es offenbar noch einmal. Very, very important message. Es ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. I've seen, because not understanding, that it's confused so many people. Weil ich gesehen habe, dass aufgrund von Unverständnis viele Menschen durcheinander sind. I think one of the reasons is because religion has messed people up so bad. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass die Religion die Menschen so sehr durcheinander gebracht hat. And I want to talk about three things. Ich möchte über drei Dinge sprechen. Now, if you don't understand these three things right, und wenn du diese drei Punkte nicht richtig verstehst, the Bible actually teaches us to understand that, so wie die Bibel es uns lehrt, you will always have a problem. Dann wirst du immer ein Problem haben. Not live a life of victory. Du wirst nicht im Sieg leben. You will live a life of confusion. Du wirst ein verwirrtes Leben führen. Won't have any peace. Du wirst keinen Frieden haben. All that you're not supposed to experience. Okay. Das alles solltest du so gar nicht erleben. And the three things are God, you and the devil. Die drei Punkte sind Gott, du und der Teufel. Yes, I'm going to talk about God, I'm going to talk about the devil, I'm going to talk about you. Ja, ich werde über Gott, den Teufel und über dich sprechen. You know that almost every Christian that I meet has a wrong idea about God, about the devil and about himself. Weißt du, dass fast jeder Christ, den ich treffe, ein falsches Verständnis von Gott, vom Teufel und von sich hat? It kind of shocked me when I found it out. Das hat mich irgendwie schockiert, als ich es gemerkt habe. First of all, how they think about God has nothing to do with the Bible. Zuerst, wie sie über Gott denken, hat nichts mit der Bibel zu tun. Secondly, how they think about the devil is so unbiblical. Zweitens, so wie sie über den Teufel denken, ist so unbiblisch. Look, they blame God for things that have nothing to do with him. Sie beschuldigen Gott für Dinge, die mit ihm überhaupt nichts zu tun haben. The same thing to the devil. Und so machen sie es mit dem Teufel. But they don't take any responsibility for the bad decisions they have made. Aber sie übernehmen keine Verantwortung für ihre schlechten Entscheidungen, die sie getroffen haben. So once we understand that God, the devil and us have to be understood correctly, sobald wir jedoch begreifen, dass wir Gott, den Teufel und uns selber richtig verstehen müssen, and get rid of all religious ideas, und alle religiösen Ansichten loswerden müssen, werden wir ein einfach siegreiches Leben führen. You know, people have a completely wrong understanding of the devil and his authority. Wisst ihr, Menschen haben ein komplett falsches Verständnis vom Teufel und von seiner Autorität. That's one thing I will talk about. Darüber will ich sprechen. People have a wrong understanding about man and his responsibility. Menschen haben ein falsches Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung. And thirdly, people have a wrong understanding about God and his nature. Drittens haben Menschen ein falsches Verständnis von Gott und seiner Natur. All three of those have been engraved so deeply in our belief system. Und alle drei haben sich so sehr in unser Glaubenssystem eingeprägt. And every day I hear people say things to me that prove that they don't understand these three things. Und jeden Tag sagen Menschen Dinge zu mir, die beweisen, dass sie diese drei Punkte nicht verstehen. For instance, zum Beispiel, if God wants to. So Gott will. How many times have we said that? Wie oft haben wir das gesagt? And you know what it does? Und weißt du, was das macht? It actually puts God in a way that is not even true. Es stellt Gott in eine Art dar, die überhaupt nicht stimmt. God is a God who doesn't want to do good things. So wie Gott ist ein Gott, der keine guten Dinge tun will. God is a God who doesn't want us to prosper, successful life. So wie Gott ist ein Gott, der gar nicht will, dass wir ein gesundes und erfolgreiches Leben führen. God doesn't want to heal us. So wie Gott ist ein Gott, der uns nicht heilen will. How many things we believe about the nature of God? So viele Dinge glauben wir über die Natur Gottes. Or here's another one. Noch ein Beispiel. Go with God. Gehe mit Gott. Think about this one. Denke darüber nach. It's like we could go and God's not gonna go with us. He's gonna leave us all by ourselves. Als ob wir gehen könnten und Gott gar nicht mit uns ist und uns vollkommen alleine lässt. We have so many things that we have learned to say that express clearly that we don't understand God, the devil or ourselves. Wir haben gelernt, so viele Dinge zu sagen, die zeigen, dass wir kein klares Verständnis haben über Gott, den Teufel und über uns selber. So here in this session, that in this series that we're going to do. Hier in dieser Serie. You're going to learn about God, you're going to learn about the devil, you're going to learn about you. Wirst du einiges lernen über Gott, über den Teufel und über dich selber. Once you've figured it out and understood it in your heart. Und sobald du das in deinem Herzen erfasst und verstanden hast. You will see how your life is going to change. Wirst du sehen, wie sich dein Leben verändern wird. Your life has changed in a way that you are victoriously in a very simple way. Und wenn sich dein Leben verändert, so dass du auf eine einfache Art siegreich leben kannst. You will probably thank me for. Dann wirst du mir wahrscheinlich dafür dankbar sein. So, also, let's start. Beginnen wir damit. Tomorrow. Morgen. See ya. Wir sehen uns.